Das nächste Lied heißt Gedanken an. Straßen meiner Stadt auf und überall seh ich buntes Neonlicht. Menschen sprechen zu mir, doch ihre Stimme sind matt und ihre Worte wärmen mich nicht. Und wenn Feuer das nicht mehr brennt und mein Herz es dich nicht mehr gönnt. Wenn Feuer das nicht mehr brennt und mein Herz das dich nicht mehr kühlt, wo ist dein Gesicht? Ich finde es nicht. Wo ist dein Gesicht? Ich finde es nicht. Tage ziehen an mir vorüber, grau und leer. Ich suche ihren trüben Sinn. Wärme war in meinem Herzen, doch das ist lange, lange her. Vielleicht liegt die Wahrheit ja genau darin. Und ein Feuer, das nicht mehr brennt, und mein Herz ist dicht. Ein Feuer, das nicht mehr brennt und mein Herz, das sich nicht mehr gibt. Dankeschön!